Jo, dann willkommen auch heute an immerhin 5 Zuhörer. Danke, dass ihr da seid für eine hoffentlich interessante Vorstandssitzung mit ganz, ganz vielen Anträgen und dem Beschluss, wo wir uns ein LPT machen. Ich anrufe Marcel und Marc sind da, Flo nicht. Damit sind wir beschlussfähig. Ich leite wieder die Versammlung. Alle das Protokoll und Audioaufzeichnung habe ich vor ein paar Sekunden schon gestartet. Damit würden wir zum ersten Punkt kommen. Abnahme, letztes Protokoll. Einwände, Anmerkungen. Ich war nicht reich, enthalte mich. Dafür. Jo, bin da nur dafür. Und Anruf bitte. Dafür. Stand das vorher schon drinne? damit angenommen. Und wir haben es 20:30 Uhr, kommt zum nächsten Punkt, den Berichten. Jo, zweimal beim Team Paul Gerd Mumble gewesen, zweimal danach beim Mumble zur Kampagne Stopp VDS. kann ich jetzt eigentlich gleich nochmal was dazu erzählen? Die Mail des Bundesvorstandes, die auf die Kampagne nochmal hinweisen sollte, ist leider noch nicht da. Die wird aber in den nächsten Tagen neu jedem Piraten zu. Gesendet, ansonsten haben wir schon mal einen kleinen Aufruf dazu gestartet. Und sobald es da Rückläufe oder Ideen gibt, hier an der Stelle dann darüber berichten. Ansonsten hatte ich ganz viele Mails und Gespräche zum Thema Internet for Refugees, nie nur in Dresden, sondern halt auch in andere Landkreise. Dazu habe ich euch auch mal eine kleine Mail geschrieben gehabt von einer von der Person, den Personen und so viel Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wie es die Zeit dann dazu ließ. Ganz, ganz viel telefoniert habe ich mit Mitgliedern und anderen Leuten und war gestern beim Arbeitstreffen in Meißen. Dann bitte, Marc. Mach mal jemand anders, ich bin gerade beim Essen. Alles klar, Marc ist am Essen, dann Anro, du darfst zuerst. Ja, Mails in ODAS, ein bisschen Schatzi-Kram. Wir haben jetzt erstmal wieder von Juli zu August 120 Leute verloren, 80 haben wir gestrichen, 40 scheinen sich so vom Acker gemacht zu haben. Wir sind also jetzt nur noch etwas mehr als 560, wenn ich das richtig sehe. Marcel kann mich da korrigieren. Die Zahlerquote ist damit auf 32% gestiegen. In 2 Tagen geht dann die letzte Mahnwelle per Mail raus und wer sich da nicht bis Ende August druckt, kriegt dann vom Bund den blauen Brief im September und ist raus. Was heißt denn 40 sind uns irgendwie so verloren gegangen? Selber ausgetreten bei einer Bundespartei oder wie habe ich das zu verstehen? Ja, also die sind dann im Laufe des Monats ausgetreten. Ich habe mir eine Liste gezogen, ich schicke das dann die nächsten Tage mal an die Kreisverbände rum, was die so und wen die so bis jetzt dieses Jahr verloren haben. Okay, gut und nie gut. Gut, dass du das nochmal rumschickst. Nie so gut, dass wir so deutlich Leute verloren haben, aber ein paar davon waren halt nur Leichen, deswegen auch gestrichen. Gut, als nächstes wäre Flo dran. Der Standort wird genauso berechtigt stehen, wie er da steht, und deswegen direkt weiter zu Marcel. Gut. Marcel ist, glaube ich, auch gerade beim Essen, dann lese Nee, ich alles klar, jetzt. ich bin hier. Falscher Knopf, Entschuldigung. Ja, also ich war bei der Hanfparade jetzt am Wochenende und habe ziemlich viel Piratenstuff verteilt, habe ein bisschen OTRs und Mails gemacht, habe auch nochmal alle Mitglieder angeschrieben, habt ihr bestimmt mitbekommen, wegen der VDS-Kampagne. Habe so ein bisschen Mitgliederfu gemacht und war beim Freigrillen des KV Dresdens. Ja, mehr ist leider nicht geworden. Gut. Und Marc ist inzwischen Ohr am Schreiben. Ist du noch, soll ich vorlesen? Nö, ich kann. Also Text habe ich verfasst für die Leute, die von der Polizei Benachrichtigung gekriegt haben wegen der Vogelfutterkampagne als Beschuldigte. Die hat Paul dann weitgehend rausgeschickt. Wir hatten da einige Anfragen zu über Facebook und per Mail. Die Polizei hat offensichtlich mittlerweile alle angeschrieben. Und das weiß ich, weil ich angesprochen wurde von Piraten aus Altenkirchen in Rheinland-Pfalz. Das war einer derjenigen. Und eine ehemalige Lebensgefährtin von mir war auch dabei. Von denen habe ich auch die Anschreiben. Die sind einigermaßen gleichlautend, obwohl zumindest in einem irgendwo ein falscher Vorname drin steht. Also beziehungsweise auch ein falscher Name komplett. Das heißt, die Polizei hat da auch offensichtlich unwillentlich Daten an von Beschuldigten an andere Beschuldigte rausgegeben. Das fand ich recht witzig. Ansonsten Verhandlungen mit Bundes-IT über die Übernahme. Jetzt erstmal mit höchster Priorität KV Dresden-Webseite, dann Landeswebseite, dann SOE. Und als letztes bin ich gerade dabei, eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung abzufassen, die ich dann mit dem SIR nochmal besprechen werde, als quasi Vereinbarung zwischen Bundes-IT und Landes-IT, beziehungsweise in dem Fall dann auch KV Dresden. Gut, sehr schön. Das klingt dann mal nach Fortschritt und Fortführung. Schon Reaktionen auf die, nachdem ihr das verteilt habt an die Leute? Gibt es das Schreiben irgendwo zum Nachgucken so für uns? Ich kann es dir schicken. Ich habe 2, 3 selber beantwortet. Den Rest hat Paul. Ich nehme an, wenn es darauf Antworten gab, sind die bei ihm. Müsst ihr es zu ihnen selber fragen. Okay, cool. Danke. Gut, sehr schön. Damit sind wir mit Berichten durch und wir kommen zum nächsten, zum Aufgabentracking. Da stehen bei mir ganz, ganz viele Sachen Work in Progress. Da ist bei allen Uni wirklich was passiert, was es da Berichtenswertes gäbe. Aber ich bin nach wie vor dran, dass alles da funktioniert. Also ich habe sowohl der Post als auch dem LGS-Vermieter letzte Woche nochmal was geschrieben, dass sie sich hoffentlich dann bald melden. Vom LGS-Vermieter gab es die Nebenkostenabrechnung und leider nie die Bestätigung der Kündigung. Aber gut, Anno hat das ja schon richtig erzählt. Wir haben die Kündigung rechtzeitig abgeschickt, das ist das Ähnliche, was zählt. Und ja, eigentlich wollte ich heute hier die VDS-Aktion des Bundes nochmal groß bewerben. Leider ist auf der Kampagnenseite bisher nichts passiert. Bisschen schade, aber trotzdem. Also wir sammeln Unterschriften, es stand in der Mail nochmal drin. Es wird, wie gesagt, nochmal eine Mail vom Bundesvorstand dazu geben. Ich würde darauf verzichten, hier jetzt nochmal einen Antrag draus zu machen, da das, wie gesagt, dann mit 2 direkten Mails an alle Mitglieder mehr als genug abgefrühstückt ist. Ich habe hier nochmal das Pad verlinkt, wo die Ideen gesammelt wurden, was gemacht werden sollte, wollte, würde. Leider bisher mit zu wenig Leben gefüllt. Jo, Marc, Inventarlisten müsste abgeschlossen sein, oder? Ja, ich habe sie ja noch nicht weggeschickt, aber im Prinzip sind die abgeschlossen. Gut. Aber Irm meinte, sie braucht das nicht besonders detailliert, deswegen habe ich da eigentlich nochmal mit Pio zusammen einiges rausgestrichen. Ich muss nur die Mail nochmal fertig machen, das kann ich eigentlich gleich im Laufe der Sitzung heute nochmal machen. Gut, Unterstützung Pressearbeit war in den letzten 2 Wochen ja nichts Neues. Wie sieht's aus mit dem Sir Thomas und dem Termin, wann wir uns mal vielleicht in der Sommerherbst treffen? Ich habe ihn mehrfach daran erinnert und er hat nicht wirklich reagiert. Also hat teilweise gesagt, er kann das noch nicht festmachen, weil noch andere wichtige Termine ausstehen, aber hat sich dann irgendwie auch nicht wieder gemeldet. Okay. Und Brüsselfahrt? Immer noch offen. Eigentlich ja nicht meine Baustelle, aber naja. Ich kann, wie gesagt, ich habe auf dem BPT nochmal mit dem Tschechen gesprochen. Das Einzige, was mir dazu einfällt, wäre wirklich Mikulasch anzusprechen. Das habe ich allerdings noch nicht gemacht. Ich habe aber seine Telefonnummer, ich kann ihn einfach mal anrufen. Ob er diese Daten überhaupt hat, ob er diese Listen überhaupt hat. Ansonsten hängt das halt wirklich bei Flo, ne? Der muss die haben. Der hatte die nämlich auch ausgedruckt in Brüssel dabei. Mir liegen die so nicht vor. Das wissen wir leider. Wird wohl eine Fahrt nach Leipzig unumgänglich bleiben. Ansonsten über den sozialpolitischen Sprecher können wir dann später nochmal reden. Da hat sich inzwischen ein bisschen was bewegt. Abklärung um zu Bundes-IT würde ich mal auf Work in Progress setzen, oder? Ja, klar. Gut, Flo nach wie vor auf dem Abrechnung Brüssel fort. Ich gehe nie davon aus, dass was passiert ist, Anru. Nein. Gut. Ja, vielleicht mal mit einer lustigen Fahrt nach Leipzig verknüpfen. Mal schauen. Und Marcel, Fehlermitgliederdatenbanken, der ewig andauernde Prozess, ja letztens mal in der Streichung von 80 Mitgliedern geendet. Und Zugänge zur Verwaltungssoftware. Marcel? Ja, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen da ehrlich gesagt nicht drauf geguckt, tut mir leid, ich versuche das. Ich werfe jetzt gleich mal ein Auge ins Verwaltungssystem. Okay, das ist klar. Nur, dass es nie hinten runterfällt. Damit 20.48 Uhr und wir kommen zum nächsten Punkt. Formate und Anträge. Und wir haben eine ganze Menge Anträge heute. Der erste, den haben wir uns gleich selber auferlegt. Ausschreibung LMV 2015-1. Zwei Angebote sind eingegangen. Ausschreibungsfrist endete heute irgendwann was mit 10 Uhr. Sind okay, ne, in den Stunden danach noch eingegangen. Deswegen sehr unkritisch. Und wir dürfen uns heute entscheiden. Ich lese erst mal vor, was für Anträge eingingen. Zum ersten ein Angebot aus Leipzig. Dort die Villa im Keller, der komplett frei ist. Ab Freitag schon 16 Uhr. Der Hauptraum wohl angeblich groß genug mit Bühne. Internet über WLAN, Gesamtkosten bei 400 Euro und weitere Räume im Keller könnten mitgenutzt werden. So, wir waren ja nicht ganz untätig. Andro, du hast ja mal mit der WLAN telefoniert gehabt. Gab es da irgendwelche Verhandlungsspielräume? Also, wenn wir nach Leipzig wollen, müssen wir den Keller nehmen, weil Leipzig die anderen Räume, also die anderen zwei großen Räume, die sie noch haben, sind zu der Zeit ausgebucht. Das Problem ist, der für die Vermietung zuständige hat mir gesagt, erstens, der Keller, es gibt offiziell keine Fotos davon, weil die Dinger, weil der Keller offiziell nicht vermietet wird. Das wird ab und zu mal nur so für ein paar Veranstaltungen gemacht. Wenn wir dort Stühle und Tische reinstellen, dann kommen wir vielleicht maximal auf 40 Leute, die wir da reinkriegen. Ich suche gerade nochmal das, was ich gestern hatte, ein paar Bilder davon. Normalerweise macht dann so die dunkle Szene von Leipzig da unten ihre Veranstaltung. Dementsprechend sieht der Keller auch aus. Hast du den selber gesehen? Warst du da schon mal drin oder so? Nein. Ich habe auch den Sebastian gefragt, was er davon hält, dort den LBT zu machen, und die Antwort war, vergiss es. Gut, soweit erstmal dazu. Ich würde nochmal das zweite Angebot vorlesen oder kurz vortragen, und zwar kommt das aus Meißen und betrifft dort das ICM. Das ist so ein vom Landkreis betriebener, bisschen ältere schon Einrichtungen, wir waren da schon mal, da gab es schon mal eine Marina. Da sind alle Termine verfügbar, nie nur der eine. Es gibt dort drei Räume, die partiell zusammenschaltbar sind und sich dann, wenn man halt alle drei Räume benutzen will, auf 175 Euro kosten, also 350 Euro für zwei Tage ergeben. Damit hätten wir die maximale Größe dann ausgenutzt. Zusätzlich Internetanschluss 50 Euro für die zwei Tage, also ebenfalls 400 Euro. Getränke können bereitgestellt werden und ja, Miete ist im Voraus zu entrichten. Da habe ich beim Andreas schon mal nachgehakt gehabt, also da ist grundsätzlich eine Besichtigung vorab möglich. So wie die Räume wohl jetzt sind, sind sie dann, wenn wir also alle drei nehmen, für 100 Leute in parlamentarischer Bestuhlung mit Tischen davor, wenn man die Tische so stellt wie in Görlitz, würde man vielleicht mehr auf kleinere Fläche kriegen, müsste man sich dann aber vor Ort angucken. Jo. Soweit die beiden Angebote. Es gab schon 2 Wortmeldungen im Vorfeld. Ich habe mal so von dem Port 01 Magazin ein paar Bilder, einen Link reingestellt mit Bildern. Es sind zwar viele drin, aber ein paar zeigen die Räumlichkeiten von dort unten aus diesem Keller. Könnt ihr mal gucken. Das ist das Einzige, was ich dazu gefunden habe. Ja, ich würde mal kurz die beiden Wortmeldungen vorlesen, die schon im Pad stehen, bevor wir dann zu unseren kommen. Also einmal hat die Cindy geschrieben, dass Dresden als Hauptstadt und Sitz der LGS ein zentral erreichbarer Ort für alle sächsischen Piraten ist und deswegen Dresden nur wegen den medialen Sachen ein geeigneter Ort wäre, um das zu veranstalten. Ja, inwieweit das jetzt für unsere Entscheidung relevant ist, sehe ich jetzt gerade nie. Aber war nur zur Info. Und ich habe geguckt, Toni ist leider nicht da. Es gibt von Toni Kritik am ICM. Und zwar war Toni damals bei der Marina wohl schon mal dort. Das ICM hat lediglich eine Minimalausstattung nach Tonis Meinung und liegt in einem toten Gewerbe- und Industriepark, was nicht ganz stimmt, weil da ist bloß das eine Ding. Mit Charme eines Schulungszentrums aus DDR-Zeit, mit notdürftiger Sanierung in den 90er Jahren. Vielleicht mag die Lage andere Aktionen begünstigen, das sollte aber nicht auf Kosten des Landesparteitages und einer guten atmosphärischen Versammlung sein, die vor allem auch der Mitgliederpflege und Öffentlichkeit als Ziel dient. Einen Katzensprung würde ich meist in Dresden auch nicht unbedingt nennen. Okay, das sehe ich nicht so, aber egal. Hat sich überhaupt jemand mit an Leipzig gewandt, zwecks Nachverhandlung? Ja, Anro, wenn man dann nämlich den üblichen Raum nimmt, geht nicht. Und vielleicht noch ein Zimmerchen extra in einem höheren Stockwerk, kommt man sicher deutlich günstiger, auch wenn das Ganze im Keller in diesem gelebten soziokulturellen Zentrum in der Innenstadt sicher eine coole Sache ist. Ich lasse mich hier nur aus, damit es nicht ist in der Nähe von Dresden und billig am Ende die einzigsten und ziemlich substanzlosen Argumente sind. Das Argument, loslassen Sie den Meißen machen, dann können wir alle nach Dresden fahren, würde ich auch nur von Meißen akzeptieren, denn die bewerben sich bestimmt ja nicht umsonst und haben vielleicht auch eigene Ideen. Gut, damit würde ich die Diskussion für eröffnet erklären. Ich sehe, dass Andreas so da ist, falls ihr irgendwelche Fragen zu Meißen habt. Ich glaube, wissen wir, ob Ralf eventuell Fragen zu Leipzig beantworten könnte. Den sehe ich da auch unter den Zuhörern. Ihr dürft. Naja, im Prinzip haben wir 2 Angebote vorliegen, von denen es bei dem einen heißt, ist nicht oder nur schwierig machbar, weil Keller, eng, dunkel, stickig, zu klein wahrscheinlich und auch nicht besonders preiswert für diese 400 Euro, die da stehen. Und ein anderes Angebot, was irgendwo im Gewerbegebiet liegt, in Meißen, insofern vielleicht nicht ganz gut zu erreichen ist, aber zumindest irgendwie von Größe und Preis her mir etwas besser geeignet zu sein scheint. Also Pest und Cholera, können wir uns jetzt eins aussuchen. Ich tendiere da eher zu Meißen. Okay, Ralf kann nicht sprechen. Andreas, Erreichbarkeit, ICM? Ja, aber sag mal, Erreichbarkeit, ICM, Parkplätze sind mehr als genug vorhanden und eine Buslinie... Andreas, du bist unglaublich leise, ich verstehe dich fast gar nicht. Verdammt, da muss ich jetzt reinschreien. Hört ihr mich jetzt? Ja, geht besser. Sehr schön. Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Buslinie hält direkt vor der Eingangstür, also man fällt raus und ist im Raum. Die Sanierung dort, die sanitären Anlagen, die sind wahrscheinlich 1000-mal besser wie in jeder Geschäftsstelle von uns. Top saniert. Ja, Multimedia-Paket, im Endeffekt, wenn wir noch ein paar Euro mehr haben, bin ich mir jetzt nicht gerade sicher, kriegen wir dort die gesamte Technik gestellt. Internet, volle Bandbreite, also keine Begrenzung für die 50 Euro. Ja, und ich als Meißner sage einfach, Meißen ist jetzt mal dran. Gut, also die Info da aus Leipzig, die ist, glaube ich, Andro hat da am Freitag angerufen in der Villa. Das war mir vorher nicht so klar, wie klein vor allen Dingen, wo der Keller da ist. Ich komme ja nur selber aus Meißen, deswegen will ich mich jetzt hier nicht stark und weit rauslehnen. Ich finde das in ICM natürlich toll, aber ich bin nur in Tienhof groß geworden. Und zum Thema Katzensprung, also von Dresden nach Meißen bin ich deutlich schneller als von Tienhof und das liegt im selben Landkreis. Du kannst ja jetzt hier auch nicht die hinterletzten Käfer als Vergleich ranziehen. Hey, hey, hey! Marcel, deine Meinung haben wir heute noch nie gehört. Wie siehst du das? Ja, also, mir ist eigentlich egal. In Leipzig waren wir schon mal, glaube ich, zum Landesparteitag, in Meißen noch nicht. Von daher können wir auch noch Meißen. Also mir ist, ich bin da mehr Jacke wie Hose. Aber auf jeden Fall ist überirdisch irgendwie halt vorzuziehen als halt im Keller, meiner Meinung nach. Ah, das war auch noch so ein Diskussionspunkt, den wir mit Anruf hatten. Piraten im Keller klingt lustig. Kann aber wohl negativ ausgelegt werden. So, wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, dann müssen wir zwangsläufig zur Abstimmung übergehen. Wir haben jetzt hier zwei konkurrierende Anträge, ist das richtig? Aber bevor wir abstimmen, müssen wir noch Datum dann für Meißen festlegen, wenn wir da halt dann sozusagen jetzt in den einen Meißen und in den anderen Dingens. Richtig, das Datum wird dann relevant. Also in Meißen geht grundsätzlich jeder von diesen genannten Terminen. Dann sollten wir uns selber ihn aussuchen. Aber erstmal würde ich den Ort dann festlegen wollen, deswegen ja, machen wir irgendeine Probe. Ihr habt ja das letzte Jahr gemacht, Marcel. Du hast ja da Erfahrung. Mit dem Termin? Wir haben einfach einen festgelegt. Nein, mit der Location. Ach so, na, wir haben im Prinzip halt, jeder hat sich für eine entschieden, wurde abgestimmt und dann hat halt jemand gewonnen. Gut, dann würden wir das wieder genauso machen. Also steht jetzt die Frage Leipzig oder Meißen? Zeile 229, 230 und ja, dann einfach mal entweder mit Punkten oder direkt mit Namen eintragen. Ja, wird dann direkt mit Namen. Okay, dann haben wir scheinbar Cholera gewählt. Viermal Meißen. Sehr schön. Dann brauchen wir uns nur noch um einen Termin zu kümmern. Alle Termine waren frei, Andreas, richtig? Ja. Ja, Vorschläge. Nehmen wir den 7. gleich wieder. 7.11. Jo, 7.11. wär's dann. Das ist ein Samstag, oder was? Ja, machen wir das zweitägig, oder? Ne? Ja, will ich sagen. Ja, dann halt den 7. Gut, ich stimme euch zu, wenn ein 7. in Ordnung ist, bin ich auch dafür. Gut, damit haben wir wahrscheinlich, Marcel, irgendwelche Gegenrede dagegen? Nee. Dann also 7., 8., 11. im wunderschönen Meißen Landesparteitag 2015-1 Piraten Sachsen. Ich würde dann den Kreisverband Meißen damit beauftragen, das da einigermaßen zu organisieren und nächste Woche den Vertrag damit unterschreiben, wenn das okay ist. Ja, ich denke, passt. Gut, okay, ging schneller als gedacht. Damit kommen wir zum nächsten Antrag. Und zwar von Marcel. Marcel, du bist da, du darfst selber vorlesen. 7 Piratenkleider und das Slider-Paket. Ja, im Prinzip ist der ja nicht von mir, eigentlich ist er ja von Norbert Hirsch. Ich habe nur aus den Hotels gefischt. Da geht es halt darum, dass wir dieses 7 Piratenkleider haben und da gibt es halt so ein Slider-Plakat. Kennt man bestimmt halt auch von der Bundeswebseite. Da läuft halt im Prinzip halt so eine Plakatreihe an der Seite halt durch. Und jetzt geht es halt darum, ob wir das haben wollen, weil das wird halt neu gemacht und auch halt mit neuen Motiven. Und da kam halt die Mail im OTS, ist ja auch im Protokoll drin, die komplette Mail, ob wir das halt integriert haben wollen und welche Bilder, weil wir können halt sozusagen unsere eigenen Bilder bis zum 25.09. dort einschicken und dann kriegen wir das halt auf uns halt für Sachsen angepasst. Ja. Geld kostet das keins, ne? Nö, so steht es halt nicht in der Mail. Ich denke mal, das wird einfach so gemacht. Die Frage ist halt nur, ob wir das halt wollen, weil wir im Moment ja ein anderes Theme benutzen. Und dann halt die Frage der Bilder. Deswegen habe ich es halt als Beschluss dann direkt halt aus dem OTS hier reingepackt. Wir benutzen aber aktuell das Team Piratenkleider. Wir haben nur dieses komische Widget da nie an. Achso, na gut, okay. Dann hab ich mich gehört. Gut. Meinung, Ideen. Also ich hatte schon mal drunter geschrieben, wenn wir das leider aktivieren, dann können wir ja mal alle dazu aufrufen, ihre coolsten Plakate der letzten Jahre zuzusenden, so nach dem Motto. Damit wir das nie wieder mal bloß alleine festlegen, was da durchscrollt. Ansonsten mir das relativ wurscht. Irgendwelche anderen Meinungen dazu? Nee, können wir gerne halt so machen. Dann vertagen wir das Ding halt und schreiben dann nochmal halt Ankündigungsliste und Mailingliste und rufen nochmal alle auf, dass sie sich halt beteiligen sollen, da Vorschläge halt einzuschicken. Und wenn da was kommt, dann nehmen wir das. Und dann, wenn nicht, dann können wir uns halt die Frage stellen, ob wir halt unsere alten Wahlplakate nehmen wollen oder wie auch immer halt. Aber das mit denen erstmal alle anschreiben und gucken, ob was kommt, finde ich eine gute Idee. Jo, gibt's da Gegenrede zu? Ansonsten dürfen wir das so machen. Nö, passt. Gut, alles klar. Und dann gleich weiter zum nächsten Antrag. Ja, da ist ein bisschen zeitlich jetzt schlecht. Unterstützung der klaren Reporter ohne Grenzen gegen den Bundesnachrichtendienst. Den hatte ich mal eingereicht. Das war, glaube ich, ein oder zwei Tage, bevor diese ganze Sache von Netzpolitik hochkochte. Da wollten die Reporter ohne Grenzen da schon dagegen klagen, dass der BND da Sachen versucht, um die Pressefreiheit einzuschränken. Naja, ist ein bisschen untergegangen. Finde die Aktion trotzdem cool und war es halt eine Unterschrift und ein Link bei uns auf der Webseite, ist aber eine parteiexterne Organisation, deswegen hier als Antrag. Meinung? Die Unterstützung an sich finde ich okay. Marcel Anro? Jo. Finde ich auch okay, jo. Gut, wenn kein Diskussionsbedarf, dann können wir direkt zur Abstimmung kommen. Ich bin ja dafür, habe mir auch eingereicht. Auch dafür. Andro, du fehlst noch. Moment. War das dafür oder dagegen, oder? Dafür. Wo sind wir denn da? Gut, alles da, damit Antrag angenommen, umsetzungsverantwortlich. Ich würde mich da einfach mal eintragen. Ich habe denselben Antrag beim Bund eingereicht, die haben den Globo angenommen. Dann kann man die auch mal anschreiben. Und ich soll das eh mit Christus da zusammen machen. Morgen ist wieder Team PolGF treffen, da passt das. So, dann haben wir einen weiteren Antrag von Daniel Konrad. Ist der heute hier? Okay, nee, ich würde mal vorlesen und danach mal an Marc übergeben. Nach meiner Kenntnis, hallo Landesverband. Oder soll ich nie vorlesen? Spar dir's. Würdest du dich dazu äußern wollen, Marc? Ja, der Antrag ist ein Trollantrag und Bullshit. Erstens enthält er unwahre Angaben oder Behauptungen. Zweitens hat Dacon selber als Wahlkampfkoordinator nichts anderes gemacht, Dinge auf irgendeiner privaten Infrastruktur zu betreiben. Was Mail angeht, ist das auch zumindest nur halb wahr, weil das liegt seit eh und je bei Incubus und das ist schon so seit 2010 oder so. Das Einzige, was im Moment tatsächlich bei Moritz liegt, ist das WordPress der Landeswebseite. Und das Line Survey, das im Moment nicht aktiv genutzt wird. Der Antrag ist Bullshit und abzulehnen. Fertig. Es gibt doch nochmal eine schöne Stellungnahme von Sir Thomas. Ja, ich habe sie mit Vergnügen gelesen. Sonstige Meinungen zum Antrag als solches? Also für alle, die sich das hier später mal durchlesen, Daniel hat sich da beim Schreiben wirklich viel Arbeit gemacht. Was da drin steht, ist wahrscheinlich nie alles wirklich so ernst gemeint, wie es da drin steht. Die Webseite von Dresden ist ja inzwischen tatsächlich im Umzug und die Sachsen-Webseite wird dann hoffentlich auch zeitnah umgezogen. Wozu dann ja jede Grundlage entbehrt, sich damit zu beschäftigen. Deswegen, wenn keiner mehr was will. Amro, Marcel? Nö. Gut, dann direkt zur Abstimmung. Marc und Marcel haben bereits dagegen gestimmt, Andro. Dagegen. Und ich ebenfalls, ich habe nicht mal geguckt, da fehlt übrigens das Budget. Antrag damit abgelehnt, ich werde es dem Antragsteller mitteilen. Oder Marc kann das ja gerne auch machen, wenn er möchte. Mir egal, mach ich. Gut, alles klar. So, nächster Antrag. Marcel, Antirakap in Radebeul. Und bitte. Okay, Marcel ist gerade. Ich lese mal vor. Der Landesvorstand... Entschuldigung, falsche Taste. Tut mir leid. Wir haben eine AG Bolzplatz. Die AG Bolzplatz spielt immer bei so Antira Cups mit und damit auch halt beim Antira Cup in Radebeul. Und ist einfach halt ein Budget von 100 Euro halt für Anfahrt und wie auch immer, was da so anfällt, für das ganze Team. Und ja, mehr ist es nicht. So eine politische Aktion übrigens, Marcel, ne? Ja, na klar, ist ein Antira-Cup. Ich habe ja gesagt, Antira-Cup. Antirassistischer Fußball-Cup. Kicken mit Flüchtlingen gegen Nazis. Gut, sehr schön. Unten steht auch nochmal die Anmeldung drin. Ich habe auch nochmal den Termin, 29.8. war, glaube ich, richtig, wenn ich mich richtig erinnern kann, ergänzt. Um 15 Uhr, weil der hat tatsächlich gefehlt gehabt. Diskussionsbedarf? Nö, einverstanden. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung. Ja, Marcel hat bereits dafür abgestimmt. Anrot, ach du darfst noch, es geht um Geld. Ja, machen. Gut, alles klar, ich bin ebenfalls dafür. Ich nehme Max Ohr als dafür an. Ja. Und bitte unseren Antifaschismusbeauftragten Ohr einladen, vielleicht kommt er ja. Gut, wir kommen zum nächsten Antrag. Antrag auf Distanzierung vom Protestcamp in Rammstein. Nicht die Band, sondern der Ort. Tut mir leid. Von Korax Kors, bist du da? Na, Ben. Neuer Mumble-Name, muss ich mir erst dran gewöhnen. Alles klar, dein Antrag, du darfst. Ja, da ist ja irgendwie diese komische Pressemitteilung auf der Bundeswebseite erschienen. Die ist inzwischen klammheimlich, weil man da wohl gemerkt hat, was man da verzapft hat, ist sie da wieder runter. Aber es ist das Internet. Leute, die uns beobachten, die finden die wieder. Ich habe da auch einen Google Wayback-Link reingestellt. Das Ding ist also immer noch auffindbar und es ist als PM rausgegangen. Und es geht gar nicht so sehr um den Antragstext, der da drin steht, also die Veranstaltung an sich, sondern da haben sich leider, es gibt ein Pad, wo die alle aufgelistet sind, eine Riesenmenge von zwielichtigen Gestalten, die wir eigentlich oder hauptsächlich der LV Sachsen dagegen auch immer anrennt, da als Unterzeichner runtergetan. Und ich glaube nicht, dass man so etwas unterstützen möchte. Jetzt ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Wie gesagt, ist ja als PM rausgegangen. Und genauso wie Rheinland-Pfalz und NRW sich davon distanziert haben, bitte ich darum, sich auch als LV Sachsen davon zu distanzieren. Eine Frage dazu, Kurat. Die Unterstützerliste, die du meinst, das war aber nicht diese Liste von Erstunterzeichnern, die auf dieser EU-Kampagnenseite drunter steht, ne, oder? Du kannst mal auf den Link klicken und dann stehen die alle da drunter, auf unserer Seite, ja. Dieses Rammstein-Kampagne EU-Zeug. Ich kann euch auch einen Pad-Link schicken. Warte, ich stell dir mal ins Pad. Doch, genau das meinte ich. Weil das, also ich bin das mal durchgegangen. Das auf der Originalseite von dieser stopp-rammstein.eu-Kampagne ist da die Liste ja auch drauf. Da sind die einzigen mir bekannten Namen waren zwei Stück. Einer von den Nachdenkseiten und Bruno Gerd Kramm als Pirat, der dort mit drin stand. Die anderen sind mir alle namentlich unbekannt. Ich habe die auch nicht extra gegoogelt. Deswegen die Nachfrage. Ja. Dort sind halt Leute dabei, die zu diesen sonst was GIDA-Bewegungen zählen, ja? Ich habe jetzt das Piratenpad-Team PP010 euch reingestellt und dort haben sich mehrere Leute die Mühe gemacht, die alle mal auseinander zu klamüsern. Da wird es einem schwindelig. Ah, danke. Das ist doch genau, was ich wollte. Ja, auf jeden Fall Unterstützer und viele Menschen, die halt in diesen Querfrontbewegungen aktiv sind. Ich habe da auch nochmal mit dem Basti drüber geschrieben gehabt, konnte mir spontan da oben ein paar nennen. Den Herrn Braun, der ist mir selber schon mal unter die Augen gekommen, weil wir da tatsächlich schon mal in Sachsen ein paar Anfragen hatten, Sachen zu unterstützen, die von ihm kommen. Deswegen musste ich mich mit dem schon mal beschäftigen. Also es sind sehr viele dieser Wölfe im Schafpelz unter diesen Erstunterzeichnern da leider dabei. Ja, okay. Wir können uns hier davon distanzieren, von diesen Leuten. Das schreiben wir dann auch dementsprechend so rein, dass wir da nicht alle über den Kamm scheren, die in dieser Unterstützungsliste stehen, die das vielleicht auch nicht wissen, wer damit drauf rumrennt. Können wir gerne machen. Ansonsten ist es das letzte Mal für mich. Das ist nichts. Wie gesagt, rausgehauen hat es die Bundespresse. Dafür gehört die Bundespresse erschlagen, wenn sie nicht richtig recherchiert hat. Warum sie das rausgehauen hat und wie das zustande gekommen ist, müssen sie wohl gerade oben in der BUFO-Sprechstunde bequatschen, aber egal. Hat nichts mit Sachsen zu tun. Von den Piraten steht doch der Bruno drauf. LV Berlin. Das Ding, wenn ich das richtig sehe, in Rheinland-Pfalz. Also LAVO Rheinland-Pfalz. Da dran die Anträge hinrichten, weil es hat nichts mit Sachsen und so weiter zu tun. Also solche Anträge, wie gesagt, ich möchte mich nicht mit dem Mist von anderen Gliederungen ständig rumärgern müssen. Aber wie gesagt, wenn dann eine Gegenstellung kommen muss, dann muss die vom Bund kommen. Und ja, Korax, du hast recht, das kleine heimliche Entfernen dieser Mitteilung auf der Bundeswebseite ist genauso blöd, weil da hätte dann wenigstens ein Statement dazugehört, ja, wir haben uns da vertan und wieso, weshalb, warum sie das jetzt runternehmen, wenigstens. Oder stehen lassen und das Statement dazu. Aber so einfach wieder verschwinden lassen, ist auch nicht gerade die feine Art. Und ansonsten, hier stehen sie als erste Unterstützer drin, diese, ich nenne sie mal komischen Menschen. Wenn wir uns aber ständig distanzieren von irgendwelchen Veranstaltungen, wo die dann plötzlich mit auftauchen und der Meinung sind, oh, wir schreiben uns da mal mit rein, sind wir irgendwann mal politisch nicht mehr handlungsfähig. Nein, das Ding ist, das besteht fast nur aus Querfrontlern und ich habe den Antrag ja schon am Mittwoch gestellt, da war das Ding noch online, ne? Dass der Bund das jetzt hier, Stickung da einfach versucht runterzunehmen und so tut, als wäre nichts. Das konnte ich ja am Mittwoch nicht wissen. Ja, ist. Nee, Korax, wie gesagt, aber das ist halt vom BUFO, also nicht vom BUFO, aber von der Bundesebene ausgegangen. Also sollten die Anträge dann auch alle an die Bundesebene gehen. Wir können uns distanzieren davon, wir können das auf unserem Blog schreiben, wir können das auf unsere Webseite stellen. Ob das jemand groß interessiert, keine Ahnung, aber wie gesagt, ja, können wir tun, aber ich möchte eigentlich in der nächsten Zeit von solchen Dingern verschont bleiben, weil wie gesagt, das ist eigentlich BUFO-Angelegenheit, Berlin-Angelegenheit, weil Bruno draufsteht und Rheinland-Pfalz. Ja, ich bräuchte, mir wäre irgendwie ein Vierzeiler, wäre schon recht, ein Blogbeitrag wäre noch schöner, dass ich dann, wenn ich wieder angepumpt werde, ihr Piraten unterstützt auch hier Querfront oder so, dass ich sagen kann, ja, mein LV hat sich davon aber, hier, der kann nichts dafür, beschwert euch beim UFO und du müsstest dich auch beim UFO beschweren. Die haben uns da halt in eine scheiße Situation reinmanövriert mit dem Scheißding. Ja, aber du siehst ja, nach außen hin, wie gesagt, müsste das vom BUFO kommen und wenn nämlich ständig die Kreisverbände, Landesverbände sich gegen irgendwelche anderen Landesverbände, Bundesverband ständig quer distanzieren, macht das auch keinen guten Eindruck. Wie gesagt, solche Anträge halt dann bitte an die Zuständigen. Aber ja, wir können den nochmal, ja, dafür und okay, schreiben wir was dazu. Also ich will einfach noch mal ein bisschen das Feuer wegnehmen. Ich freue mich sehr darüber, Korax, dass du solche Sachen weiterträgst und Menschen Bescheid gibst, weil das gibt uns die Möglichkeit, persönlich an höhere Ebenen heranzutreten und solche Sachen schnell zu klären, was dann leider dazu geführt hat, dass es halt nur von der Webseite geflogen ist, ohne Erklärung. Ein bisschen schade. Also über jegliche Rückmeldung freue ich mich persönlich trotzdem und finde das so gut, dass du das machst. Kann andere ein bisschen verstehen. Der Bezug nach Sachsen ist ein bisschen klein. Ich glaube, nur 2 von diesen Leuten kommen aus Leipzig. Aber es ist gegeben. Und ja, man kann nie genug, oft genug Kante gegen sowas zeigen. Und ich habe was geschrieben. Ich weiß nicht, ob es gut genug war. Ich habe nicht drauf geguckt, was die anderen daraus gemacht haben. Und eine Stellungnahme auf der Vorstandsseite ist es auf jeden Fall wert. Marcel, Marc? Ja, ich sehe das ähnlich wie Anru. Ich finde auch, die Unterstützerliste ist zumindest uneinheitlich, aber ich kann erkennen, dass da einige Leute drunter sind, mit denen möchte man sich nicht gemein machen. Insofern ja. Marcel? Ich bin auch dafür, habe mich auch schon eingetragen. Ich bitte dann alle nochmal den Text da zu bearbeiten, den ich da irgendwo kopiert, geschrieben und so weiter habe. Gut, Marcel und Anro haben schon abgestimmt, ich bin ebenfalls dafür. Fühlst du Marc? Dafür. Ja, weil ihr habt ja recht, dass der Bund die Kacke gemacht hat. Setzt euch doch mal vielleicht, sonst heißt es wieder ein Basismitglied beschimpft und so und dann werden die bockig. Setzt euch doch mal als Vorstand mit dem Bund in Verbindung, dass der sich vielleicht nochmal davon offiziell distanziert. Keine Sorge, wird gemacht. Ich sag erst schon mal danke fürs Annehmen. Jo, Antrag ist hiermit angenommen. Wir werden dazu was auf den Vorstandsblock werfen. Eine Vorlage existiert. Und ich denke mal, wir kriegen die bis morgen zusammengezimmert. Dankeschön. Achso, wir haben Roberts Anmerkung jetzt nicht mehr hinzugezogen. Robert, wir haben schon was geschrieben, nie böse sein. Vielleicht können wir das noch einbauen. Okay, gut, Antrag angenommen, nächster Antrag, Unterstützung Rote Hilfe e.V., den können wir hoffentlich relativ schnell abfrühstücken. Ich habe dem Antragsteller bereits zurückgeschrieben, dass hier Details fehlen, ich lese ihn trotzdem mal vor. Unterstützung Rote Hilfe e.V., der Landesvorstand möge Rote Hilfe e.V. Leipzig 250 Euro für die Unterstützung von Antifaschistinnen, die von Repressionen im Zusammenhang mit Protesten gegen Legida betroffen sind, zur Verfügung stellen. Ist der Antragsteller heute hier im Mumble, um das genauer zu begründen? Okay, dann würde ich sagen, rein formal reicht dieser Antrag nie aus, da wir Vereinen kein Geld schenken können, um irgendwas zu machen. Ich hatte den Antragsteller gebeten, da genaue Aktionen oder Gründe für die Repression kurz darzustellen. Das ist leider nie passiert. Irgendeine Meinung dazu? Das ist nicht so, wie ich es geschrieben habe, in der Form für mich nicht zustimmbar. Deswegen würde ich hier oder gegen stimmen. Der Antrag hat nicht meine Begründung. Und dann bitte eure Meinung. Sehe ich genauso wie du. Marcel, Anro? Jo, so geht's nicht. Und Marcel hat sich enthalten, alles klar. Damit kommen wir zum nächsten Antrag. Von Stefan Heuer, den habe ich im Mumble Uni gesehen, deswegen lese ich mal kurz vor. Es wird der Entschluss gefasst, den pshopshop.piratenpartei.de möglichst auf der Startseite der Landeshomepage zu verlinken. Weiterhin mit untergeordneten Gliederungen dies empfohlen. Der Landesvorstand möge sich während der nächsten Sitzung damit befassen, ob sinnvoll ist, den PSHOP auf Landesseite zu verlinken und den unteren Gliederungen diese Verlinkung ebenfalls zu empfehlen. Ich habe dies in blablabla, mehreren Bundesländern, inzwischen sind es 6 oder 7. Jetzt weiß ich nicht, ob das da ein Troll hingeschrieben hat oder ob das eine ernsthafte Anmerkung von Sir Thomas ist. Ansonsten finde ich das immer blöd, wenn wir irgendwelchen Verbänden irgendwas empfehlen. Das finde ich nie gut. Verlinken würde ich den sowieso. Hatte ich eh vor, wollte Artikel verlinken. Soll ab demnächst Standard werden bei bestimmten Beiträgen und kann auch gerne auf die Landeshomepage. Aber so Empfehlungen an irgendwen, damit tue ich mich echt schwer. Und Marc, falls du mal was dazu sagen könntest, Zeile 423, Datenschutzerklärung und ADV, wenn wir jemanden verlinken? Sekunde. Verstehe ich höchstens so, dass wir uns damit quasi die Inhalte des P-Shops zu eigen machen würden, sehe ich jetzt nicht als zwingend, weil es tatsächlich nur eine Verlinkung ist und wir in dem Moment ja nicht eigene Inhalte dort einstellen. Nein. Würde ich gegebenenfalls mit dem Soll nochmal diskutieren, aber... Wir stellen da leider auch eigene Inhalte ein. Naja, dann ist es tatsächlich eine Auftragsdatenverarbeitung. Weil die Leute bestellen ja im P-Shop, deren Lieferadressen, Rechnungsadressen sind ja dann beim P-Shop da. Aber verantwortliche Stelle sind trotzdem wir, weil es unsere Inhalte sind, die da verkauft werden. Wenn das erkennbar ist, dass es sich dabei um einen Teil des Shops im Namen des Landesverbandes Sachsen handelt. Nee, das ist nee. Niemand kann sehen, dass der Landesverband Sachsen diese Produkte verkauft. Ich habe mir das noch nicht angeguckt. Das wäre für mich das entscheidende Kriterium. Verdammt, jetzt steht's doch da. Mist. Was? Landesverband Sachsen? Ja, leider. Dann dürfte das recht eindeutig sein und dann hat der Server wahrscheinlich recht. Wer macht sowas? Wie schwer ist das? Der P-Shop hat bereits dasselbe Angebot mit 5 anderen Institutionen. Die haben das sicherlich auch alle nicht. Wende dich doch vertrauensvoll an den stellvertretenden Datenschutzbeauftragten des Bundes. Der soll das doch mal bitte klären. Dann ist es nämlich für Sachsen gleich mitgeklärt. Sehr schön. Das werde ich tun. Danke für den Hinweis. An der Stelle stimmen wir jetzt trotzdem darüber ab, ob wir das überhaupt verlinken. Wie gesagt, die Empfehlung finde ich blöd. Das würde ich auch nie machen wollen. Wenn, dann muss das bitte jemand von euch machen. Die Verlinkung auf jeden Fall. Ja, die Verlinkung finde ich grundsätzlich okay. Jo, können wir machen. Wir wollen ja schließlich unser Zeug auch loswerden. Genau, richtig. Marcel? Weil steht jetzt beides in dem Antrag, in einen Antrag halt drin. Na, wir können entscheiden, wie wir mit der Empfehlung umgehen. Die Empfehlung ist dann halt einfach, die Leute müssen dieses Protokoll lesen. Also ich würde es hier nicht zu kompliziert machen, ich würde das Ding einfach verlinken und ich habe dem Typen auch schon geschrieben, ob er den Antrag nicht zurückziehen will, irgendwie hat er das nie gemacht. Der Antrag ist dafür auch relativ irrelevant, finde ich, und wenn wir was verlinkt haben, kann ich das dann nochmal an alle KVs rumschreiben und sagen, hier, macht das auch mal, oder das sind unsere Produkte, wir verdienen damit Geld, wenn ihr es machen wollt, macht's halt und wenn nicht, dann halt nicht. So, sorry. Also ich enthalte mich hier bei dem Antrag. Ihr dürft bitte abstimmen. Ja, ich meine, warum sollten wir das nicht verlinken? Nein, das geht, glaube ich, alleine um, also mir geht es alleine um diese Formulierung und den Kreisverbänden empfehlen, dies auch zu tun. Ach so, ja, nee, das natürlich nicht. Also ich verlinke das auf jeden Fall. Ich glaube, dafür haben wir auch noch nie einen Beschluss gebraucht, dass wir einen Link auf unserer Webseite setzen, auf eine parteiinterne, auf ein parteiinternes Medium, was ja der P-Shop ist. Genau, richtig. Danke, Marcel. Marc Amrö, ihr müsst offiziell noch über den Antrag abstimmen. Also ich bin gerade dabei. Gut, andere war dafür, zweimal dagegen, einmal Enthaltung. Die Verlinkung mache ich dann morgen oder übermorgen, auch bis mittwochs die spätestens drin und dann werden wir einzelne Produkte verlinken. Fand der Antragsteller auch gut. Wollte den Antrag trotzdem nicht zurückziehen. Alles klar. Nächster Antrag, Marcel, Marina Sachsen. Ja, das war halt auch nur aus dem OTS, habe ich irgendwie mitbekommen, oder hast du, glaube ich, eine Mail geschickt, also eigentlich ist es dein Antrag, dass irgendwie halt im Oktober 7. oder irgendwie 11. 10., dass man halt nochmal eine Marina Sachsen machen möchte und wenn wir das machen wollen, bräuchten wir vielleicht einen Beschluss wegen Budget und bla bla bla. Also die Marina ist angedacht in Chemnitz, aber wir sind uns noch nicht sicher, ob eintägig oder zweitägig, wobei die Rückmeldungen derzeit stark zu eintägig tendieren. Würde ich an der Stelle jetzt noch nie abstimmen wollen. Können wir mal vertagen, in 14 Tagen haben wir da was Konkretes. Für wann ist denn die angedacht? Anro hat aus seinem Terminkalender den einzig gangbaren Termin für ihn im Oktober rausgesucht. Anro, das war? Das, warte, ich guck mal, Oktober 10.11. Laut sächsischen Terminkalender ist das komplett frei, das Wochenende. Da ist noch nichts drin. Ja, dann würde ich das nicht mehr allzu lange rausschieben wollen, weil das ist nicht mehr allzu ewig hin. Na, wie gesagt, Michmo hat ja eine Mail an alle rumgeschickt. Ich weiß ja nicht, was er an Rückläufen bekommen hat. Es ging ja nur noch darum, ob man dann nur halt 10. und 11. oder nur den 10. machen. Also mir hat man gesagt, in Chemnitz gäbe es genug Location, die uns eigentlich kein Geld kosten würden. Wie viele Teilnehmer rechnen wir? Naja, wir alle, also 5 und aus jedem Kreisverband, wie war das immer, 3? So viele Kreisverbände haben wir nun mal 20, 30? Das könnte man sogar in der CGS hinkriegen. Zum Bleistift. Deswegen wollten wir die Rückläufe noch abwarten. Wir können sie ja ansonsten nur im Umlauf beschließen, das ist ja kein hohes Budget, was wir ja freischaufeln müssen. Ja, von mir aus. Ich wollte nur davor warnen, nicht das jetzt nochmal einmal oder vielleicht sogar zweimal zurückzustellen, dann ist auf einmal der Termin schon 3 Wochen wieder ran oder so. Und dann beschweren sich Leute wieder zurecht über zu spät eingegangene Einladungen und wäre vermeidbar gewesen und so. Insofern plädiere ich dafür, das dann tatsächlich innerhalb der nächsten 2 Wochen auch per Umlauf zu entscheiden. Okay, vermerkt werden wir machen. Gut, alles klar, vertagt. Zusatzinfo, Marcel, kannst du mal reinschreiben in den nächsten 2 Wochen per Umlauf. Und wir haben einen weiteren Antrag, Freifunk für Flüchtlingsheime. Und den hat Robert gestellt und Robert ist, glaube ich, auch da. Jo, das bin ich wohl. Mann, hör dich gar nicht. Vielleicht kannst du ein bisschen näher am Mikrofon oder so. Besser? Yep. Ja, also durch die Unterstützung des Flüchtlingscamps in Chemnitz und jetzt den weiteren Kontakt mit den Flüchtlingen, die in Bauten untergebracht sind, bin ich da gestern auf was gestoßen, was mir nicht so ganz gepasst hat. Und zwar, dass diese Flüchtlinge dort pro Tag in diesen Flüchtlingsheimen 50 Cent für WLAN-Nutzung bezahlen müssen, was bei 200 Flüchtlingen, die dort untergebracht sind, eine Menge Geld ist pro Tag. Und ja, dann kam mir halt die Idee, vielleicht könnten wir da irgendwie so ein Freifunknetz installieren. Jo, also Idee cool. Wurde ja schon mehrfach probiert von verschiedensten Initiativen, hat bisher nie geklappt. Wir hatten ja heute mal kurz telefoniert, sind im Bautzen vielleicht, den klären wir nicht anders aus. Hat zu Bautzen direkt reingeschrieben? Nee, oder? Auf Anfrage, ja. Okay, besonders mit den Bautzern. Genau, also in Bautzen sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Ich würde mich darauf freuen, wenn du da so eine Art erste Initiative schaffen könntest. Bisher laufen wir da in Dresden relativ gegen geschlossene Türen leider. In Chemnitz hat es halt dummerweise auch nie besser geklappt, was ein bisschen schade ist. Es wäre schön, wenn wir das auch in Sachsen hinkriegen würden, denn überall anders im Bundesgebiet haben die Menschen das schon hinbekommen. Die Infrastruktur ist da. Wir müssten sie dann halt nur entsprechend vom Budget in ein anderes Budget umbuchen. Und ich finde das Ding klasse. Und ja, hat jetzt schon mehrere Belebungen dazu gegeben. Ich gehe morgen wieder zu einem größeren Treffen hier in Dresden in der Seabase, wo 25, 30 Leute da sein werden, um das auch nochmal hier in Dresden wieder und Umgebung SOE voranzutreiben. Also ich bin da vorbehaltlos dafür. Und bitte andere Meinung. Ich möchte nochmal kurz dazu sagen, es geht jetzt in dem Antrag erstmal nur darum, das Okay des Landesvorstands zu bekommen, dass ich da mal mit diesen Verantwortlichen, also mit diesem Heimbetreiber spreche. Inwiefern das dann im Nachhinein passiert, das wird sich dann zeigen und dann werden wir, denke ich, nochmal einen Antrag irgendwie bezüglich der Kosten stellen müssen oder so. Anro, Marcel, Marc. Naja, meiner Kenntnis nach ist das ja in Chemnitz bisher nur daran gescheitert, dass es niemanden gibt, der in der Nähe der Erstaufnahmestelle in der Lage wäre oder willens wäre, eine Antenne installieren zu lassen, von wo aus man eine direkte Sichtverbindung zum autonomen Jugendzentrum unten im Tal hat, weil die hätten nämlich die Internetanbindung, die man da hochlegen könnte. Das sind so die Dinge und dann hätte man nämlich einfach ein WLAN außerhalb der Erstaufnahmestelle aufbauen können und dann können die auch wenig dagegen tun, wenn das Freifunk ist. Das ist richtig. Mit denen zusammen wäre ja aber natürlich noch besser. Ja klar, aber da sehe ich halt bürokratische Hürden und was weiß der Geier. In Dresden übrigens mit dem C3D2 bist du im Kontakt, oder? Die bearbeiten das Thema ja auch. Naja, das fußt ein bisschen auf unsere Initiative. Da bin ich auch morgen. Das ist dort, wo ich morgen hingehe. Also wir haben bisher 6 Organisationen da angeschrieben als Bündnis, haben da 6-mal eine Absage gekriegt. Wir versuchen das derzeit oben mit der Außenbestrahlung. Aber Robert hat mir Hoffnung gemacht, dass es da vielleicht ohne Möglichkeit gibt, das von innen da raus zu betreiben. Und wenn er diese Möglichkeit irgendwie hinkriegen kann, 50 Cent ist übrigens keine Seltenheit, woanders zahlen sie 10 Euro im Monat pauschal für ihren schwachen Internetanschluss. Das ist halt ein Geschäft, ne? Und Unternehmen verdienen damit Geld. Und wenn man das in irgendeiner Art und Weise verbessern oder verändern kann. Also ich würde mich auch bei dafür eintragen, oh, wenn Anro, geht es ja gar nicht um Geld, Anro und Marc das auch gerne anders sehen können. Nö, können wir machen. Jo. Gut, alles klar, Robert. Du hast damit die formale Beauftragung. Falls du nächste Wochenende dort sein solltest, kannst dich ja mal zurückmelden, sobald du irgendwas von ihm hörst. Also technisches Know-how und Equipment ist hier in Dresden gut vorhanden. Geht klar. Danke. Alles klar, haben wir sie geschafft, alle 10 Anträge. Sehr schön. Und kommen damit zum nächsten Punkt. Der SMV-Beschlüsse hatten wir in den letzten 14 Tagen keine. Und wir kommen zu den offenen Baustellen. Als erstes unser Kalender, so wie immer, wie jede Woche. Die ersten beiden Termine waren heute. Am Mittwoch wieder Freigrillen in der MyLGS. Ich werde dazu nochmal kurz aufrufen, heute Abend oder morgen. Neustadt Piraten danach im Blondes, Piratenstammtisch in Chemnitz am Donnerstag. Und in der nächsten Woche ist Piratenradeln in Chemnitz. Marc, was ist denn das? Ach, Thomas ist doch gleichzeitig hier im ADFC-Vorstand. Der hat das angeleiert. Alles klar. Sehr schön. Und ich werde mal versuchen, ach, ich glaube, der Stammtisch in Mittelsachsen, Andro, der ist nur morgen, ne? Ich dachte, ja. Verdammt, da habe ich keine Zeit. Dann werde ich mal versuchen, nächste Woche ins Umland zu fahren, ins Leipziger Umland und dort mal den Stammtisch zu besuchen. Der ist nämlich dann auch nächste Woche. Ansonsten alles wie gehabt. Und wir haben heute eine Mail bekommen. Am Freitag, den 25.09. wird es in Berlin auf der Lima irgendeiner Veranstaltung, die von dem linken Verein da getragen wird, von Martin Delius einen Vortrag zur Liquid Democracy geben. Sehr interessant. Außerdem, außer Piratiges, 14.08. Treffen BGE, wahrscheinlich in Dresden, so wie das da drin steht, in der WIAG und am 15.08. CSD in Prag und auch weiterhin nur Pegida, nur Legida, wenn die derzeit auf Tour sind. Oh, am 17.08. wieder in Chemnitz, mein herzlichstes Beileid. Marcel, irgendeine Möglichkeit da mit Dresden Nazifrei nochmal zu sprechen wegen 17.08.? Ja, kann ich machen. Ich kann die anschreiben, ist kein Thema. Inklusion werden wir dann nochmal drüber reden im geschlossenen Teil, weil personenbezogene Daten und so. Und unsere Berichte aus den Kreisen. Aus Bautzen habe ich nichts Neues gehört, trotz 3-4 Mails die Woche. Mal schauen, bei euch in Chemnitz das Protestcamp, das sich aufgelöst hat, Marc. Kannst du dazu noch kurz was erzählen? Da war ich relativ unbeteiligt. Robert war da ziemlich mit dabei. Ja, es waren halt wie immer wahrscheinlich zu wenig Unterstützer, beziehungsweise auch zu wenige, die dann irgendwelche Fremdsprachen sprechen. Vor Ort, ja, die Versorgung hat mehr oder weniger gut geklappt. Das war so das, was ich am Rande mitgekriegt habe. Aber wie gesagt, ich war da nicht direkt mit befasst. Und ansonsten gibt es aus Chemnitz relativ wenig Neues. Oh, nicht schlimm, ist ja auch Sommerpause. Sieht ja in Dresden ähnlich aus. Cannabis Social Club, Marcel, da irgendwas in der Entwicklung? Na, ich hatte jetzt und jetzt am Mittwoch auch wieder halt einige Gespräche mit Presse. Und ja, war jetzt auch halt Hanfparade gewesen. Unterschriftensammlung läuft noch und dann mal gucken, wie es denn nach der Sommerpause ausgeht. Fraktionsvorsitzenden und alle möglichen Leute sind auch schon angeschrieben. Da warte ich auf Rückmeldung und dann ja mal gucken, wie es dann weitergeht. Sehr schön. In Görlitz ist definitiv Sommerpause, das habe ich sehr deutlich gesagt gekriegt. In Meißen ebenfalls. Da war ich gestern ja beim Arbeitstreffen in sehr entspannter Atmosphäre. In Leipzig würden wir dann später nochmal drüber reden und ja, Erzgebirge existiert ja quasi nur noch auf Papier. So, kommen wir zum nächsten. Wer hat denn eigentlich uns Westsachsen aus diesem Pad geschmissen? Seid ihr übelst frech, oder? Ich hab das auch gerade gemerkt. Keine Ahnung, ich mach eigentlich immer Copy-Paste, keine Ahnung. Ja, das fehlt schon im letzten Pad, ist mir hinterher aufgefallen. Dann schreiben wir es wieder rein und dann mache ich ja von diesem Pad auch wieder Copy-Paste. Jetzt sollte es jetzt hoffentlich drin bleiben. Robert merkt unten drunter nochmal an, dass er Kontakt zu Leipzig den Platz angenommen hat und bittet dich, Marcel, nochmal Dresden-Nazi-frei anzuschreiben, da scheinbar alle im Tiefschlaf liegen. Ja, kann ich größtenteils bestätigen. Und dann haben wir einen ganz, ganz großen Teil von Anro, Fragen zum Finanzprozess innerhalb des LV. Ich werde das hier nicht alles vorlesen, da das Zeitbudget sprengt. Vielleicht mal ganz kurz und was wir dann damit machen. Also uns ist aufgefallen, dass es ganz, ganz viele Fragen gab zu Prozessen innerhalb des Landesverbandes. Die wollten wir nie unbeantwortet in der Gegend rumstehen lassen. Deswegen haben wir die hier mal im Pad zusammengetragen und auch, soweit wir das konnten, beantwortet. Und ja, Andreas, bitte, du hast es angestoßen, dein Part. Okay. Ja, das mit den Budgetverantwortlichen, das gibt's seit 2013. Ich habe da auch mal das hübsche PDF verlinkt, das ist noch von Daniel. Ja, im Wiki hatte ich das nicht drin stehen gehabt. Das steht jetzt drin, da stehen die Budgetverantwortlichen drin. Und nein, die Vorstände haben kein eigenes Budget. Wir sind nicht der Bufo. Wir haben nicht so viel Geld, dass wir uns das auch noch leisten können. Ja, dann konnte ich mich nicht verkneifen zu schreiben, ja, einmal wird sich beschwert, wenn man Anträge stellt soll, dann wird sich beschwert, wenn man keine Anträge stellen soll. Wir versuchen es halt den Leuten so einfach wie möglich zu machen, deswegen halt diese Budgettöpfe. Und de facto ist sowieso immer der Landesvorstand verantwortlich für das Zeug, was da drin ist. So, wir haben diesen Haushalt ja nur beschlossen und da drin steht halt eben diese Budgets. Das Einzige, was ich jetzt noch nachträglich gemacht habe, den verlinke ich gleich mal da noch hoch, ist nochmal ein paar Kostenträger reinzuschieben, zum Beispiel in die Öffentlichkeitsarbeit. Das jetzt hier mit diesem Demo-Kit ist jetzt, habe ich jetzt einen extra Kostenträger reingeschoben in die Öffentlichkeitsarbeit. Da haben wir auch wieder eine super Punktlandung hingelegt. Also wir hatten 400 Euro beschlossen. Wir sind bei 399,99 €. Das hat ganz super geklappt. Ich habe auch nochmal, weil es hinterher auch nochmal so ein paar Fragen zu Zuschüssen gab, in die Öffentlichkeitsarbeit Zuschüsse für Kreisverbände extra Kostenträger jetzt reingeschoben, weil wir ja beschlossen hatten, Dresden und Meißen für die Wahlen dieses Jahr da einen Zuschuss zu geben davon. Das sieht man auch drin. Das Einzige, was mir wirklich richtig Kopfzerbrechen gemacht hat und was sich nicht wirklich richtig abbilden lässt, ist das Budget für Erzgebirge und SOE. Weil ich musste denen irgendwo dieses Jahr ihr Budget mal auf den Kostenträger schieben. So, das brauche ich laut Buchhaltung 2 Buchungen. Irgendwo muss ich das Geld hernehmen und irgendwo muss ich das Geld dann für sie raufschieben. Diese Raufbuchung ist kein Problem. Die sieht man dann halt im Kostenträger virtuelle Kreisverbände. Das Hernehmen des Geldes habe ich jetzt noch einen Kostenträger angelegt, Übertrag Guthaben, weil wenn ich das sonst hätte ich das aus Zuschuss für Kreisverbände nehmen müssen, dann wäre wieder die Frage gekommen, warum kriegt Erzgebirge dieses Jahr 1.300 € Zuschuss? Ja, das ist aber eigentlich ihr Guthaben, was sie nach der Auflösung noch hatten bei uns. Und da das aber ein variables Budget sein wird. Das heißt, diese Mitgliedsbeiträge, die noch eingehen von Ihnen im Jahr da drauf fließen werden, ist das halt nicht so stabil wie die anderen. Also dieser Ausgangswert oder dieser geplante Wert wird sich dann immer vergrößern in Jahresfrist, im Gegensatz zu den anderen Budgets, die also bloß per Beschluss dann geändert werden können. Was man auch noch machen müssen, weil Michmo will, glaube ich, noch ein bisschen was beantragen. Das macht mir aber Kopfzerbrechen halt, wie gesagt, weil eine Tabelle ist immer statisch und damit komme ich dann halt genau mit diesen zwei Sachen oder mit diesen virtuellen Dingern immer in bisschen Konflikt, wie ich das darstellen soll. Und ja, dann habe ich die ganzen Ausgangswerte dem angepasst, was Lothar und Irmgard online gestellt haben, dass das dann auch wirklich vergleichbar ist, weil das sich doch auch von den ganzen Excel-Listen und so, die wir bisher hatten, halt ein bisschen unterscheidet in den Ausgangsdingern. So, was haben wir noch? Nein, die LGS hat nun mal kein Werbemittelbudget. War eine Fehlannahme. Wie gesagt, die Vorstände haben kein eigenes Budget und wie es dann auch Michmo schon geschrieben hat. Ja, na klar, wenn Michmo jetzt das Vorstandsdings macht, Freifunk, und jemand will, was für Freifunk haben, dann kann er sich an Michmo ja genauso wenden und sagen, ey, ich habe hier eine Idee, was hältst du erstmal davon? Und dann fragt Michmo mich sowieso, haben wir dafür Geld übrig? Und dann gibt's hinterher sowieso noch einen Beschluss dazu. Also so einfach, ich frage jetzt mal Michmo und Michmo gibt mir das Geld. Nee, Geld gebe ich. Also ohne mich zu fragen, geht ja sowieso kein Geld raus. Ja, Inventarlisten, das ist Michmos Baustelle. Was haben wir noch? Sie wächst. Okay, Anschaffung SGÖ. Nein, Anschaffung SGÖ sind keine Werbemittel. Das ist wirklich nur, wenn jetzt die SGÖ mal sagt, oh, wir brauchen mal wieder ein Fotokit oder irgend sowas oder Teile des Fotokits sind kaputt und müssen ausgetauscht werden, dafür ist das Budget da. Anschaffung LGS sind auch keine Werbemittel. Da geht es wirklich nur um Technik oder Sachen wie die Tische sind kaputt, wir brauchen neue Tische und solche Sachen. Also Werbemittel werden darüber nicht abgerechnet. Ja, über die LGS kann man Werbemittel bestellen. Wie gesagt, wenn das Gewünschte da ist, wird es verteilt. Wenn es nicht da ist, muss die LGS dann halt rumfragen, wer noch was braucht, damit wir halt eine größere Menge bestellen können. Und dann wird das per Beschluss des LAVO bestellt. Also die LGS kann ich selber jetzt sagen, okay, ich hatte ihn dann gefragt, er will 200 Flyer haben, wir kaufen jetzt mal 200 Flyer. Ist nicht. So, da haben wir das mit Görlitz. Ja. Ich hätte es auch gern gesehen, wenn wir das alles erstmal über diese 400 Euro abgefrühstückt hätten. Auf der anderen Seite hatte ich dann aber im Laufe der Sitzung das Gefühl, wenn wir ihnen das alles da reindrücken, gibt's einen ziemlichen Unmut, um das mal üblich zu sagen, aus dem KV Görlitz und wir sind wenig Leute und wir können es uns eigentlich nicht leisten, da wieder ziemlich Leute zu verkratzen. Und das ist halt auch für mich dann gewesen, wo ich sage, okay, dann teilen wir uns die Kosten, um nicht zu sagen, wir bevorzugen nur eine politische Richtung in dem LV und was uns nicht gefällt, das drückt man halt den KVs komplett aufs Auge. Also, wie gesagt, wir müssen halt sehen, dass wir mit allen unseren politischen Ausrichtungen, Meinungen und wenn sie nicht von allen getragen werden, umgehen und die unterstützen, soweit es geht. Da wird man nicht noch irgendwie Leute deswegen verlieren, nur weil man ihnen jetzt ein Thema komplett wegnehmen will oder sie ihnen da nicht hilft. So, da gab es dann den Fehler in dem einen Budget für diese Buttons. Wir hatten da keinen Maximalbetrag eingetragen. Die Vorstandssitzung lief ja noch. Alle drei waren noch da. Und haben wir uns in der geschlossenen Sitzung halt auf einen Höchstbetrag geeinigt. Wir hätten das auch wieder in die Öffentliche tragen können, nach der geschlossenen, die Öffentliche nochmal aufmachen können, nochmal darüber reden können und das nochmal neu beschließen können. Wäre am Ende nichts anderes dabei rausgekommen. Wenn die Vorstandssitzung beendet gewesen wäre, wäre das dann was anders gewesen. Hätte man den wirklich nochmal neu im Umlauf aufrollen müssen. Aber da sie noch lief, haben wir diesen Fehler so korrigiert. So, alle Ausgaben werden, wie gesagt, in der normalen Buchhaltung dokumentiert und der Beschluss des Haushaltsplans ist im Endeffekt ein Beschluss für Ausgaben. Manche beschließen wir nochmal extra, wie gesagt, den Großteil für die laufenden Kosten in der IT und so, die sind ja per Vertrag oder auch für die Geschäftsstelle. Wenn die Geschäftsstelle jetzt Büromaterial braucht oder Toilettenpapier, dann mache ich dafür keinen Beschluss mehr. Weil es ist einfach zu aufwendig, für 5 Euro oder so einen Beschluss zu fassen, wir kaufen jetzt für 5 Euro Toilettenpapier. Sorry. So, und damit bin ich jetzt aus dem Groben durch. Also Michmo, du nochmal zu den Inventarlisten. Also, ich habe gerade aktuell reingeguckt, es sind schon ein paar 50 Sachen eingepflegt. Also es sieht sehr, sehr gut aus, dass wir zeitnah tatsächlich ein reales Abbild hinkriegen. Ich denke, Ende der Woche sollte das echt der Fall sein. Und dann gucken wir, wie die Kreisverbände darauf zugreifen können. Aber exportieren ins Excel ist gar kein Problem und ins Wiki hochladen dann ohne. Also es sieht gut aus, es läuft. Endlich. Oh, wenn mit Programm und oh, wenn niemand versteht, warum wir dafür ein Programm brauchen. Aber wie gesagt, ich finde das besser als irgendwelche statischen Listen, die man dann ständig nachpflegen muss und wo man immer wieder nachzählt. Ansonsten besten Dank, Anro, für den einhelligen und sehr, sehr langen Vortrag. Wobei der sich beißt mit der Aussage zu Anfang unserer Legislatur, dass es ein IT-Budget gibt, über das ich verfügen kann. Und die kann ich mich noch sehr deutlich erinnern. Ja, du bist ja nur auch die Sachsen-IT, oder nicht? Ach so, das ist dann quasi nicht der Vorstand, ja? Genau. Alles klar. So, sehr schön. Ich denke, wir schicken das nochmal rum über Vorstandsmailingliste oder was auch immer. Damit das alle nochmal nachlesen können, die sich dieses Protokoll halt nie angucken. Man kann ja anderes Wortbeitrag vielleicht auch gut rausschneiden. Ansonsten, Bericht BPT, okay, hat sich erledigt, könnten wir mal rausnehmen. Sind im August noch Datenschutzschulungen für alle Menschen, die das ganz, ganz lange nicht mehr gemacht haben, also länger als ein Jahr oder noch nie hatten? Am 19. Braucht noch jemand eine? Ja, Praktikant, Praktikantin, ja. Und ich weiß von nichts, aber ich könnte ja grundsätzlich auch mal welche anbieten. Aber ey, du nach Dresden fährst, da habe ich dann doch lieber den aus Niedersachsen da mal animiert, das zu machen. Aber cool, dass du das, ja stimmt, du ja auch. Ich hatte jetzt nur Christine im Augenschein, die hatte ich dann mit der hatte ich auch mal kurz darüber geredet. Stimmt, das wäre grundsätzlich ohne Option. Zum Beispiel am Rande der LMV. Oder der Marina. Das stimmt, das könnten wir tatsächlich öfter mal machen. Aber ansonsten, 19.8. und 23.8. finden die Dinger nochmal am Mumble statt. Grundlage war, wir haben eine Praktikantin, die sollte Vogelfutterbestellungen verschicken. Das ging natürlich nie. Deswegen habe ich da mal nach Datenschutzschulung gesucht. Und wir haben ein Verwaltungstreffen, schon wieder, dieses Jahr. Anro und Marcel fahren hin und Marc, du wolltest 2 Tage hin, obwohl nur ein Tag IT, habe ich das richtig verstanden? Ja, allein schon aufgrund der Anfahrt. IT-Termin ist Samstag 14 Uhr. Ich habe kaum eine Chance, mit dem Zug überhaupt pünktlich dorthin zu kommen, wenn ich nicht freitags los war. Von Chemnitz aus ist die Zugverbindung echt beschissen. Bildet ihr Fahrgemeinschaften? Habt ihr irgendwie gemeinsam Hotels gebucht? Habt ihr euch abgesprochen? Nein, weil ja die IT-Einladung für die Bundes-IT sehr spät kam, nämlich erst eine Woche oder so nach dem BPT. Und bis dahin der ganze Kram ja schon gegessen war im Prinzip, weil die anderen Verwalter sich das ja alle schon lange ausbedungen hatten. Außerdem ist mein Informationsstand, dass die Reisekosten der Bund bezahlt. Boah, lach. Nicht? Ich weiß nicht, ob er bei euch die Bund bezahlt, also bei uns, wir bezahlen unsere Reisekosten selber. Nein, also ich werde am Freitag früh hochfahren mit dem Zug und dort dann einchecken. Also ich habe für mich und Marcel noch ein Hotel ergattert. Wie gesagt, Marc, dir hatte ich es geschrieben, wo wir sind. Irgendwie ist dieses Kiel da an dem Wochenende ziemlich ausgebucht. Ich habe schon geguckt, die billigste Zugfahrt ist hin und zurück für mich 58 Euro und die geht auch nur, wenn ich freitags früh fahre. Und damit würden quasi fast gegenüber den anderen Zugpreisen schon wieder die Kosten für eine zusätzliche Nacht Hotel rausspringen. Wahrscheinlich werde ich das also ähnlich machen wie du. Der Grund, weshalb ich noch nichts gebucht habe, ist einfach, dass mein Chef meinen Urlaub für den Freitag noch nicht bestätigt hat. Und ein Platz frei ist noch in diesem Nordic Hotel, die hatten noch ein Einzelzimmer. Und die Aussage, dass das vom Bund bezahlt wird, kam telefonisch von Christoph Zerbe mir gegenüber, aber der vielleicht weiß das einfach auch nicht besser. Ich bin unsicher. Naja, die haben ja immer noch ihr eigenes Budget. Ich weiß ja nicht, was er ausgehandelt hat mit Lothar und Stefan. Kann natürlich sein, dass er den IT-Leuten, die da hinfahrt, dass sie das der Bund übernehmen. Also ansonsten bei uns ist es so, tragen also die LVs oder wir sozusagen. Ich reiße mich auch gar nicht um das Treffen unbedingt, aber da ist, glaube ich, einige grundlegende Absprachen zu weiteren Verfahrensweisen Bundes-IT dort geben wird, halte ich es für sinnvoll, mich dort mit einzumischen, gerade wenn wir jetzt im Begriff sind, wesentliche Teile unserer eigenen IT Richtung Bund zu verlagern. Jo, klar, unzweifelhaft. Und du hast ja dein Vorstandsreisebudget, wenn das nur leer ist, dann fahr. Das ist noch nicht mal angetastet bisher. Das höre ich sehr gerne. Ja, wir sind halt blöde Vorstände. Wir spenden immer so viel zurück in dieses Reisekostenbudget wieder rein. Hey, ich habe mir letztens irgendwas bezahlen lassen. Ja, irgendwelche Übernachtung, glaube ich. Wart mal. Gut, wir sind ja gleich durch, können wir im geschlossenen Teil dann gleich besprechen. Eber hier die. Warte, nein, pass auf. Der Vorstand hat 4.029 Euro beantragt und davon 2.146 Euro wieder zurückbespendet für dieses Jahr bisher. Ja, guter Satz, oder? Ja. Bei den Beauftragten ist es genauso. Gut, dann verabschieden wir uns mit diesen Worten in den geschlossenen Teil. Es ist 22.05 Uhr. Ich danke euch allen fürs Zuhören und wünsche euch allen noch einen schönen Abend, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.